ganz rechts, der, oder? Ja, genau. Genau. Nicht ganz rechts, aber in der 109. Müssen wir gucken, ob die überhaupt lieferbar ist. Ja, ja. Die aber auch gleich diese. Also die einen, diese Tippi, die ist sogar nicht live zu spielen. Das ist aber meine Sache nicht so. Das ist schon fast gefasst, wie wir eh haben. Also die sind auf jeden Fall so genau so konzipiert. Ja, ja. Links? Nö.